Morning, my wonderful encouraged friends. Guten Morgen, meine wundervollen, ermutigten Freunde. Who are constantly learning to live in a relationship with Jesus. Die beständig lernen, in einer Beziehung mit Jesus zu leben. So Paul continues to say this. Paulus sagt weiter. You are filled to overflowing with his comforting love. Ihr seid bis zum Überfließen mit seiner tröstenden Liebe erfüllt. Look how beautiful. Wie schön. First of all, you are not only filled with his love. Erstens bist du nicht nur mit seiner Liebe gefüllt. But you are filled to overflowing. Sondern du bist bis zum Überfließen erfüllt. You know, and of course the word love here in the original Greek is the word agape. Natürlich ist hier das griechische Wort für Liebe agape. So the first thing that the Apostle Paul is telling us, because of our relationship with Jesus. Als erstes sagt uns der Apostel Paulus also, dass aufgrund unserer Beziehung zu Jesus. We are now filled with his agape love, which is the unconditional God kind of love. Wir nun mit seiner agape Liebe gefüllt sind. Also Gottes bedingungsloser Liebe. But my friends, aber Freunde, so many Christians are constantly seeking more experiences of the love of God. So viele Christen suchen ständig danach, die Liebe Gottes mehr zu erfahren. Only for themselves. Aber nur für sich selbst. But you're not supposed to be filled, you're supposed to be filled to overflowing. Aber du bist nicht dazu bestimmt, erfüllt zu sein, sondern dazu, überzufließen. You know, there's something that I will keep addressing. Etwas werde ich immer wieder ansprechen. That if life is selfish, we've missed the whole purpose of the new covenant. Wenn das Leben selbstbezogen ist, haben wir den Sinn und Zweck des neuen Bundes verpasst. Because the new covenant is amazing and it's wonderful, but it's not about you only. Denn der neue Bund ist zwar genial und wunderbar, dreht sich aber nicht nur um dich. It's about God relating to us through Jesus Christ and he wants everybody else to experience this too. Sondern es geht darum, dass Gott durch Jesus Christus mit uns in Verbindung tritt und er möchte, dass alle anderen das auch erleben. So here's my question. Meine Frage ist also, are you just taking every day more of the love of God for yourself? Ergreifst du jeden Tag mehr von der Liebe Gottes nur für dich selbst? And that's where you stop? Und dabei bleibt es? Then you are doing it all wrong. Dann machst du es komplett falsch. If you take every day lots of the love of God, just drink it in. Jeden Tag viel von der Liebe Gottes in dich hineinzutrinken. So that you are completely filled with it. Damit du völlig damit gefüllt bist. And that the love flows out of you to every place you go. Und sie dann überall, wo du hingehst, aus dir herausfließen zu lassen. You know, this is how you're supposed to learn to live a Christian life. Das ist, wie Christen lernen sollten zu leben. Yesterday, Debbie and me went to the mall to buy birthday present. Gestern sind Debbie und ich ein Geburtstagsgeschenk kaufen gegangen. And you know, and just buying a birthday present in a jewelry shop. Für den Kauf des Geschenkes beim Juwelier. Debbie and me said, let's go in and be out in 10 minutes. Beschlossen Debbie und ich, dass wir nur 10 Minuten brauchen wollten. Because we had another appointment. Weil wir noch einen anderen Termin hatten. We were there for more than half an hour. Wir waren dann über eine halbe Stunde dort. Not because it took us so long to pick a piece of jewelry for the birthday present that we needed. Nicht weil wir so lang brauchten, um das Geburtstagsgeschenk auszusuchen. But because we were sharing the love and the goodness of God. And these three women in the shop, they were completely overwhelmed. Sondern weil wir die Liebe und Güte Gottes weitergaben. Und die drei Frauen im Geschäft waren völlig überwältigt. You know, in the end, they actually agreed. Am Ende haben sie zugestimmt. That nobody needs more religion. Everybody needs more of that amazing Jesus that I just talked about. Dass niemand noch mehr Religion braucht, sondern alle brauchen mehr von diesem herrlichen Jesus, über den wir gerade gesprochen hatten. So don't just drink in the comforting love of Jesus for yourself and stop there. Nimm also nicht einfach die tröstende Liebe Gottes in dich auf und bleib dabei stehen. Let it flow out of you every place you go. Lass sie überall, wo du hingehst, aus dir herausfließen. And then Paul tells them, dann sagt Paulus weiter, you have experienced a deepening friendship with the Holy Spirit. Ihr habt eine sich vertiefende Freundschaft mit dem Heiligen Geist erfahren. Many years ago I preached a message in Poland. Vor vielen Jahren hielt ich in Polen eine Predigt. And I called it the ignored God. Die ich der unbeachtete Gott nannte. And I was teaching about the Holy Spirit. Darin lehrte ich über den Heiligen Geist. Look, most Christians have a relationship with Jesus and with God, but very little relationship with the Holy Spirit. Viele Christen haben eine Beziehung mit Jesus und dem Vater, aber nur wenige haben eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. So my question is to you. Meine Frage an dich ist also, are you experiencing a constantly deepening friendship, not relationship with the Holy Spirit? erlebst du eine sich konstant vertiefende Freundschaft, nicht Beziehung, mit dem Heiligen Geist? You know, once I understood this, als ich das verstand, here is how I have differentiated the Godhead. Habe ich die Gottheit wie folgt differenziert. Or maybe here is how I relate to them. Beziehungsweise so trete ich mit ihnen in Beziehung. God, my amazing Father that unconditionally loves and embraces me. Gott, mein herrlicher Vater, der mich bedingungslos liebt und annimmt. Jesus, my beloved, my bridegroom, the one who did everything for me. Jesus, mein Geliebter, mein Bräutigam, der alles für mich getan hat. And the Holy Spirit, my very, very best friend. Und der Heilige Geist, mein absolut bester Freund. Who will encourage me, who will teach me. Der mich ermutigt und lehrt. Who opens the treasure chest of heaven for me. Der die Schatztruhe des Himmels für mich öffnet. You need to develop a true friendship with the Holy Spirit that needs to deepen constantly. Du musst eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist entwickeln, die ständig tiefer wird. So, treat him as your very best friend. Behandle ihn also als deinen allerbesten Freund. With a best friend, you share secrets. Mit einem besten Freund teilst du Geheimnisse. So, if you become his best friend and make him your best friend, wenn du also sein bester Freund wirst und ihn zu deinem machst, you're gonna find out all the secrets that he has for you. Wirst du auch all die Geheimnisse herausfinden, die er für dich hat. So, you have to say, Holy Spirit, I really want to be your best friend. Teach me how to do that. Sag also, Heiliger Geist, ich möchte wirklich dein bester Freund sein. Bring mir bei, wie das geht. When he challenged me, the Holy Spirit himself, that he wants me to be his best friend. Als der Heilige Geist selbst mich herausforderte, sein bester Freund zu sein, I kind of was lost. War ich etwas ratlos. Because like most Christians, I had a relationship to God and wanted Jesus too. Denn wie die meisten Christen hatte ich eine Beziehung zu Gott und auch zu Jesus. But how do we have that with Jesus? I mean the Holy Spirit. Aber wie geht das mit dem Heiligen Geist? Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I said, Holy Spirit, if you're my teacher, you're the only one who can really teach me how to have a friendship with you. Heiliger Geist, wenn du mein Lehrer bist, bist du auch der Einzige, der mir beibringen kann, wie wir eine Freundschaft haben können. And he truly taught me. Und er hat mir das wirklich beigebracht. So tell him. Also sag ihm. Tell him, Holy Spirit, I really need you to be my best friend, but I don't know how to do this. Help me. Heiliger Geist, ich brauche dich wirklich als meinen besten Freund, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Hilf mir. He's your helper, he's your teacher. Er ist ein Helfer und Lehrer. And he longs to have deep friendship with you. Und er sehnt sich nach einer tiefen Freundschaft mit dir. Tomorrow we'll talk more about this. Morgen reden wir noch ein bisschen weiter darüber.